1. Dies ist ein Maskil, ein Lurgdick von Ethan, DMS Rakiten. 2. ICH were deine des Herrn für immer besingen und sein true allen commenden generation in MIT mainem man verkunden. 3. Den ICH bin ubesut, das dein nade uig besten hat, da du dein true so fest y den Himmel begrundetest. 4. Duest erklart, dass du einen Bund MIT Danem Erwalton Jesklesen und Danem Diener David einen Eid geschworenest. 5. Du versprachst, sein Natch Kommenschaft für immer zu festigen und seinen Thron über all Generationen hinweg zu erhalten. 6. Die Himmel preisen dein Wunder, Herr, und die Versammlung der Heiligen erkennt dein unerschütterlich Truien. 7. Denn wer in den Wolken konnte dem Herrn gleichkommen, und wels himmlisch Wiesen ist ihm markt ebenbürtig? 8. Gott ist im Rat der Heiligen Überaus gefürchtet und erscheint allen, die in umgeben, in furcht ein flossender Magestat. 9. Herr Gott der Heerscheren, wer ist so gewaltig y du, desen true dich y ein strahlender Glanz umgibt? 10. Du beherrschst die Ungestu mark des Meers und besanftigst die Wellen, so bald sie sich bedrohlich erheben. 11. Du ist rarieb y einen Erschlagen in Samant und dein Feinde durch die Kraft deines starken Arms zerstreut. 12. Der Himmel und die Erde gehoren dir, da du den gesamten Erdkreis und als, was in Erfurt, erschaffenest. 13. Du ist den Norden und den Süden erschaffen, waren die Berge Tabe und Hermann deinen Namen volle Freud preisen. 14. Dein Arm ist volle Storuk, dein Hand ist mächtig und dein rechte Hand ist in ihrer Autorität hoch erhoben. 15. Gerechtig keet und recht bilden das Fundament deines Throns, warend nade und true stets vor dir her gehen. 16. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt und im Licht deiner Gegenwart seinen Lebensweg beschreitet. 17. Sie freuen sich beständig über deinen Namen und wer den Dirch den gerechtig keet in ein Ehrenvollstellung erhoben. 18. Denn du bist der Glanz ihrer Stork, und durch dein Gunstwort unser markt und unser ansehen vergrößert. 19. Unser Schutz gehort dem Herrn, und unser König unterstet der Autorität des Heiligen Israels. 20. Eins sprachst du in einer Vision zu deinen Getruen und erklartest, dass du einem Helden bestand geleistet und einen Auserwählten aus dem Volk erhotest. 21. Du hast deinen Diener David gefunden und in MIT deinem Heiligen Olsam König gesalbt. 22. Dein Handwort in beständig unterstützen und dein starker Armwort im deinotige Kraft verleihen. 23. Kein feind soll in jubelisten und kein ungerechter Mensch word in der Lage sein, in zu unterdrücken. 24. Stat dessen wirst du sein Bedranger vor seinen Organ vernichten und diegenigen schlagen, die im MIT has begegnen. 25. Dein Trui und Nade wer den in begleiten, so dass sein Ansehen durch deinen Namen stetig wachsen word. 26. Du wirst sein Herrschaft über das Meer ausdehnen und sein Mark bis zu den großen Stromen reichen lassen. 27. Word dich als seinen Vater anrufen und dich als seinen Gott und den schützenden Fell seines Heils beseignen. 28. Du wirst in zu deinem Erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten Herrscher unter allen Königen der Oder. 29. Du wirst in dein Nade auf Uig bewähren und dein Bund MIT im Word unerschütterlich bestehen bleiben. 30. Sein Natch Kommenschaft soll für immer besten haben und sein Thron Word so lange existieren wie der Himmel selbst. 31. Sultan sein Son Jedoch dein Gesetz verlassen und nicht mehr nach deinen Rechtsbeschriften leben. 32. Wenn sie den Satzungen missakten und den Gebot nicht gewissenhaft befolgen, 33. Dann wirst du erwirken MIT der Rute bestrafen und ihr should durch hart schlage sühnen. 34. Denik wirst du im Dein Nade nicht vollständig entziehen und den true niemals brechen. 35. Du wirst deinen Bund nicht verletzen und das versprechen, das du gegebenest, unter keenen Umständen widerrufen. 36. Du hast einmal bei deiner Heiligkeit geschworen und wirst David gegenüber niemals wert brüchig werden. 37. Sein Natch Kommenschaft soll uig waren und sein Thron word vor dir so beständig sein wie dein Son. 38. Soll y der Mond für immer feststehen, der als zuverlässiger Sage im Himmel amtiert. 39. Trotzdem ist du deinen gesalbten Wurstesen und Verwerfen, da du von großem Zorn gegen in Erfurt warst. 40. Du hast den Bund mit deinem Diener aufgegeben und sein Kroner in Tweet, indem du sie in den Staub geworfen hast. 41. Du hast all sein schützenden Mauern niedergerissen und sein Festungen in Ruinen verwandelt. 42. All Passanten haben in Ors geplündert, sodass für sein Nachbarn zu einem Objekt des Spots geworden ist. 43. Du hast die Mark seiner Bedranger gestärkt und all seinen Feinden Anlass zur Freude gegeben. 44. Du hast die Scharf sein Schwertstumpf werden lassen und im Kampf keinen Beistand mehr geleistet. 45. Du hast seinem Glanz ein Ende gesetzt und seinen Königlichen Thron gewaltsam zu Boden gestürzt. 46. Du hast die Tage seiner Jugend verkürt und in mit tiefer Schande und Demütigung bedeckt. 47. Why lange, Herr, willst du dich noch verbergen, und why lange soll dein brennender Zorn why ein Feuer wüten? 48. Bedenk doch, why Kurt's main Lebenszeit ist und why vergen dich du all Menschen erschaffenest. 49. Welcher Mensch kann ewig leben, one den Tod zu erfahren, oder sein Leben vor der Mark des Totenreichs bewähren? 50. Herr, wo sind dein Fruherren nadenweis geblieben, die du David in deiner Truhe feierlich geschworenest? 51. Gedenk der Schmark, die den Diener ertragen müssen, und why ich den Spot weiler Volke in mir trage. 52. Dein Feinde, Herr, haben dich verhunt und die Spieren deines gesalbten mit verrackten verfolgt. 53. Gepriesen sei der Herr in Uikiet. Amen. Amen.